Sehen Sie sich meine Fische an. Gucken Sie mal. Lustig, nicht? Wir haben zu Hause eine Katze und einen Kanarienvogel. Ein Freund von mir hat einen Affen. Toll, nicht? Scheißlich. Entsetzlich. Mögen Sie denn keine Affen? Doch, aber im Zoo. Mama sagt auch, Tiere gehören in den Wald, ins Feld und in den Zoo. Aber sie hat mir doch ein Hündchen versprochen. Wenn ich schön brav bin und wenn ich ihm selbst zu fressen und zu saufen gebe.